Kapitel 61. Plötzlich ein Schrei. Au! Marco lacht nervös. In dem Busch wohnt ein Monster. Jetzt ist Kanuko tot. Arschloch, sagt Daniel. Er ist auch nervös. Kanuko? Ruft er. Kanuko, ist alles okay? Nichts. Dann kommt noch ein Schrei. Hier! Ich sehe die Tür! Ich komme, ruft Daniel und läuft los. Vera folgt ihm. Scheiße, sagt Marco. Aber dann folgt er Daniel und Vera. Kapitel 62. Kanuko hält die Lampe hoch. Hier! Tatsächlich! Da ist eine alte Tür. Auf der Tür sind Jahreszahlen, mit dem Messer in das Holz geschnitten. 1848, 1870, 1917, 1933. Die letzte Jahreszahl ist 1968. Dahinter steht ein Peace-Zeichen. Kapitel 63. Daniel versucht, die Tür zu öffnen. Aber es geht nicht. Vera möchte Daniel helfen. Aber Kanuko ist schneller. Daniel und Kanuko öffnen zusammen die Tür. Kapitel 64. Hinter der Tür ist ein Gang. Kanuko hält die Lampe hoch. Nichts. Alles schwarz. Sie sagt, ich habe Angst. Daniel sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin bei dir. Vera sagt laut, ich gehe zuerst. Kapitel 65. Vera geht in den Gang. Die anderen folgen ihr. Der Gang geht nach links und dann nach rechts. Eine Ratte rennt weg. Die vier kommen in einen kleinen Raum. In dem Raum liegt ein Skelett. Neben dem Skelett liegt ein rostiges Schwert. Kapitel 66. Vera sagt, gehen wir weiter. Wieder eine Tür. Vera macht die Tür auf. Hinter der Tür ist eine große Halle. Da ist das Heidelberger Fass. Es ist gigantisch. Kanuko sagt, dieses Heidelberger Fass ist von 1751. Es fasst 221.726 Liter. Kapitel 67. Daniel sagt, der alte Mann hat gesagt, sucht einen Ring. Die vier gehen durch die Halle. Sie suchen überall. Aber sie finden keinen Ring. Sie finden nur eine leere Coca-Cola-Dose mit einem Ring. Kapitel 68. Marco sagt, ich glaube, ich weiß, was das Geheimnis ist. Es ist die Philosophie der Frustration. Der alte Mann war wirklich super total intelligent. Idiot, sagt Vera. Sie sieht auf Daniel. Sie denkt, ich helfe Daniel beim Weitersuchen. Er soll sehen, dass ich viel Energie habe. Mehr Energie als Kanuko. Vielleicht interessiert er sich dann für mich. Sie nimmt die Lampe. Bleibt hier. Ich suche allein weiter. Kapitel 69. Vera sucht in der ganzen Halle. Nichts. Kein Ring. Am Ende steht sie vor dem Fass. Das Fass ist so hoch wie ein Haus. Es steht auf einem Fundament aus Holz. Auf dem Fass sind viele Dekorationen. Es gibt Trauben, Blätter, Ellipsen und Quadrate. Kapitel 70. Vera hat eine Intuition. Sie schaut ganz genau auf die Dekorationen. Und plötzlich sieht sie einen Kreis. Einen Ring. Der Ring ist nicht aus Holz. Er ist aus Eisen. Um den Ring herum ist ein Quadrat. Vera drückt gegen den Ring. Das Quadrat bewegt sich. Es ist eine Tür.